alles den Juden Hinderliche als veraltet und reaktionär. So wurden alle alten Autoritäten unterhöhlt, Regierung, Beamtentum, Heer, Kirche als volksfeindliche Mächte dem Spott preisgegeben und alle jüdischen Zersetzungskräfte über den grünen Klee gelobt. Ein besonderes Geschick wurde entwickelt, um dem naiven Volke den Juden in einem verklärten Lichte zu zeigen. In einer Fülle harmlos erscheinender und doch geschickt tendenziöser Erzählungen und Romane wurde der Jude stets als der edeldenkende, selbstlose Mensch dargestellt, der unter dem religiösen Vorurteil beschränkter und böswilliger Köpfe zu leiden hat, überall ungerecht zurückgesetzt und verfolgt. Bei einem Leserkreis, der sich auf seine religiöse Aufgeklärtheit besonders viel zugute tat, gerade das rechte Mittel, um eine starke Parteinahme für die Juden großzuziehen. Wer als vorurteilslos und aufgeklärt gelten wollte, hielt es danach geradezu für seine Pflicht, sich für die Juden ins Zeug zu legen. Planmäßig wurden Erzählungen, Romane und Theaterstücke fabriziert, die diesem Zweck der raffinierten Geistesfälschung dienten. Sie begingen mit Lessings Nathan und Walter Scotts Ivanhoe und setzten sich in zahlloser Menge fort bis zu Meyrings Golem, Spitzers Professor Bernhardi und vielen anderen. Alle Judengegner werden dabei zugleich als Dummköpfe und Lumpen dargestellt. Die arglose Menge, die Gebildeten nicht ausgenommen, nimmt das Dargebotene als ein ehrliches Abbild des Lebens und ahnt nicht, wie sie das Opfer eines wohlgeführten Betruges sind. In raffinierter Weise wird dabei zugleich das sittliche Bewusstsein zu untergraben gesucht. Verbrecherische Naturen werden in versöhnlichem Lichte gezeigt, das nichtjüdische Weib immer als untreue Buhlerin dargestellt, Ehebruch als etwas Alltägliches verherrlicht, strenge Ehrbegriffe lächerlich gemacht. So haben sich unter diesen tückischen Einflüssen die Begriffe von Ehre und Sitte im Volke verwischt. Dem aufmerksamen Volkspsychologen ist es kein Geheimnis, woher die sittliche Verwahrlosung kommt, die unser Volk von heute schändet und letzten Endes auch eine Ursache unseres politischen Zusammenbruchs bildet. Die sogenannte schöne Literatur ist von jüdischen Erzeugnissen überschwemmt. Die jüdischen Dichter und Künstler bilden, wie schon der witzige Johannes Scher sagte, eine Unsterblichkeitsversicherungsgesellschaft auf Gegenseitigkeit. Sie loben sich gegenseitig hoch und erfüllen die Welt mit ihrem Ruhme. Es gibt in Deutschland etwa 260 satzungsmäßig rein jüdische Geschichts- und Literaturvereine, die wiederum zu einem Verband jüdischer Literaturvereine zusammengeschlossen sind. Diese Vereine schließen also nicht Juden aus, um eben rein jüdisches Wesen in der Literatur zu fördern. Geschähe Ähnliches von deutscher Seite, welcher Entrüstungsschwall über antisemitischen Fanatismus würde laut. Die besseren deutschen Talente werden entweder unterdrückt und totgeschwiegen oder sie stellen sich aus Sorge ums liebe Brot in den Diensten Judas. Den Einbruch der Juden in die deutsche Literatur eröffneten Börne und Heine. Heinrich von Treitschke hat ihnen in seiner deutschen Geschichte einen besonderen Abschnitt gewidmet. Ein annähernd vollständiges Namensverzeichnis der in Literatur und Kunst tätigen Juden an dieser Stelle zu geben, ist wegen der Tausenden von Namen unmöglich. Wer genaue Angaben wünscht, sei auf den Semikirschner hingewiesen, Selbstverlag P.H. Stauf, Groß-Berlin, Lichterfelde, Moltkestraße. Die Unkenntnis über das jüdische Literatentum ist selbst in gebildeten Schichten so groß, dass hier wenigstens einige der bekanntesten Namen aus den letzten 100 Jahren genannt sein mögen. Adler, mehr als ein Dutzend, Konrad Alberti, Sittenfeld, Peter Altenberg, eigentlich Richard Engländer, Elisabeth Altmann-Gottheimer, Norman Angel, Gabriel de Annunzio, geborene Rappagnetta, Simon Archenhold, Otto Arendt, Bettina von Arnim, geborene Brentano, L'Aronge, Aaron, Ascher, ein halbes Dutzend, Berthold Auerbach, Anita Augsburg, Julius Barb, Bamberger, ein halbes Dutzend, Ellis Barker, geborene Elsbacher, Barzilei, eigentlich Bürzel, Bär, ein Dutzend, Henry Bergson, Jakob Bernays, Georg Bernhard, Bernstein, ein Dutzend, Bloch, ein Dutzend, Oskar Blumenthal, Ludwig Börne, geborene Löb Baruch, Otto Brahm, geborene Abrahamson, Georg Brandes, Morris Cohen, Lothar Brieger Wasservogel, Ernst Kassel, Paulus Kassel, eigentlich selig, Kassierer, Emil Klar, geborene Rappaport, Bernhard und Friedrich Dernburg, Deutsch, ein Dutzend, Benjamin Disraeli, Beaconsfield, Georg Ebers, Paul Ehrlich, Einstein, Elsbacher, Michael Flürsheim, Karl Emil Franzus, Freund, zwei Dutzend, Friedländer, drei Dutzend, Friedmann, ein Dutzend, Ludwig Fulda, Ludwig Geiger, Goldmann, ein Dutzend, Goldschmied, zwei Dutzend, Goldstein, ein halbes Dutzend, Rudolf Gottschall, Heinrich Grätz, Maximilian Harden, eigentlich Witkowski, Heinrich Heine, eigentlich Scheim-Bückeburg, Herz, ein Dutzend, Herzfeld, ein halbes Dutzend, Theodor Herzl, Heimann, ein Dutzend, Paul Heise, hatte jüdische Mutter, Hirsch, zwei Dutzend, Magnus Hirschfeld, Emil und Hugo von Hoffmannsthal, Isolami, geborene Isaacson, Ludwig Jakubowski, Siegfried Jakobson, Jaffe, ein halbes Dutzend, Moritz de Jonge, Gustav Kadelberg, Gustav Karpeles, Friederike Kempner, Alfred Kerr, eigentlich Kempner, Adolf Kohut, Koppel Elfeld, Landau, ein Dutzend, Arthur Landsberger, Eduard Lasker, Else Lasker Schüler, Lasson, Lazarus Sohn, Fanny Lewald, Rahel Lewin, Rudolf und Paul Lindau, Lissauer, Lombroso, Georg Lohmer, Hugo Lubliner, H. Bürger, Karl Marx, Mardochai, Fritz Mautner, Meiring, Gustav Meyer, Montefiore, Lina Morgenstern, Hugo Münsterberg, Neisser, Max Nordau, Südfeld, Fritz Oliven, Oppenheimer, ein Dutzend, Julius Oppert, Oppert von Blowitz, Walter Rathenau, Reinach, Gabriel Rieser, Roda Roda, eigentlich Rosenfeld, Safir Schlesinger, ein Dutzend, Arthur Schnitzler, Bernhard Shaw, Löbmann Sonnemann, Lothar Spitzer, Ludwig Stein, Stern, zwei Dutzend, Julius Stettenheim, Felix Teilhaber, Valentin, Van der Velde, Jakob Wassermann, Otto Weininger, Georg Witkowski, Theodor Wolf, Leopold Zunz. Es wäre verwunderlich, wenn bei dem teils instinktiven, teils planmäßigen Ineinandergreifen und Vorwegnehmen aller Erfolgsmöglichkeiten das Judentum das vielleicht wichtigste Mittel zur Befestigung seiner Geistesherrschaft, das Verlagswesen, außer Acht gelassen hätte. Während dieses früher in den Händen hochgesinnter deutscher Verleger, welche die Förderung aufstrebender Talente uneigennützig ihren Erwerbsrücksichten voranstellten, eine Pflegestätte deutscher Geistesentwicklung gewesen war, können jüdische Verleger gar nicht anders, als damit Erwerbs- und jüdische Rasseninteressen verbinden. Wenn unter den Namen der Verleger das jüdische Element nicht auffällt, so beweist dies nicht, dass es fehlt. Vielmehr sind im Laufe der Zeit ehrenhafte und verdienstvolle deutsche Verlage ohne Namenswechsel in jüdischen Besitz übergegangen, in anderen wirken jüdische Teilhaber. Die bekanntesten jüdischen Verlage sind Bechhold, Frankfurt am Main, Bensheimer, Mannheim, Bielefelds Verlag Freiburg, Bloch, Theaterverlag Berlin, Bloch, Berlin, Kassira, Paul, Berlin, Cohen, Friedrich, Bonn, Concordia, Berlin, Kontinent, Berlin, Elischer Nachfolger, Leipzig, Fischer, Berlin, Fleischel und Co., Berlin, Freund und Jekyll, Berlin, Friedberg und Mode, Berlin, Goldschmidt Emil, Berlin, Goldschmidt Alban, Berlin, Jakobsthal und Co., Schöneberg, Levi und Müller, Stuttgart,